geträumt, es war so ein altes Haus. Sah irgendwie aus wie ein Museum. Und da gab es so eine geheime Nebentür und ein riesiges Bild. Und da habe ich dann übernachtet. Seltsam. Und als ich eingeschlafen bin, habe ich gemerkt, dass dieses Zimmer auch irgendwie meine Arbeit ist. Und alle an meinem Bett standen. Und erzählt haben, dass es eine Schmetterlingsplage gab und ich komplett in Schmetterling eingeschmettert war. Aber wenn Kälte in mir hochsteigt und es Nacht wird. Europa. Ich glaube Europa. Ich bin überzeugt Europa. Ich habe dir geglaubt, Europa. Wisst ihr, was ist empty? Are we leaving? Ich liebe die Nacht. Ich liebe Ich liebe die Nacht. Ich liebe die Nacht. Ich liebe die Nacht. Ich liebe, wenn es dunkel wird. Mein Recht auf Nacht ist mein Recht auf Schatten. Ich liebe die Nacht. I'm haunted by the idea of spending a good life. Ich habe dir geglaubt, Europa. Bist du nun müde? Schließe deine Augen, atme einmal tief ein und einmal tief aus. Sieh mich an und sage mir, bist du müde? Und dann sieh mich nicht mehr an und beschreibe mich. Das musst du jetzt genießen. Ich habe dir geglaubt, Europa. Setz dich hin. Du musst das jetzt genießen. Sitzen und warten, dass es Mitternacht wird. Enjoy your worries. You may never have them again. You may never have them again. Ich habe dir geglaubt, Europa. Enjoy your worries. You may never. Doch komme ich mir mit mir allein nun übrig vor.